Wochen zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gehe zu, schau am Anfang ein Glück. Euer Leben kriegt und drückt nur deine Stimme an sich gut.